immer mehr durchgesetzt, da waren alle irgendwie von begeistert und hatten diesen Adventskranz. Wobei man natürlich sagen muss, der hat sich dann ziemlich schnell reduziert, weil es wahnsinnig teuer, so viele Kerzen, ne? Und aus farbenen Gründen natürlich auch nicht so einfach, wenn man denkt, da kriegt man vielleicht noch Christbaumkerzen gerade für 24 drauf, ne? Aber was für die größten Kerzen geht ja kaum für einen kleinen Kranz, der hatte ein großes Wagenrad, aber das ist natürlich einfacher. So kam es dann eben, dass man einfach mit vier Kerzen für den Adventskranz eben angezündet hat. Katholiken natürlich, wie vorher dann auch schon, haben natürlich gesagt, Protestanten und ihre komischen Ideen dann wieder, wir ein Adventskranz ins Haus, wir behalten weiterhin unsere Krippe im Anlasszimmer, ne, und die Kirche wieder die Jungen an Weihnachten, aber Adventskranz kommt uns nicht ins Haus. Nein, das hat sich dann erst durchgesetzt während des Zweiten Weltkriegs. Aber jetzt finde ich ganz interessant, wenn man sich das Ganze manchmal halt nicht mehr wegdenkt. Ja, das ist ja.